Nächstes Lied, Better Can, ist ein bisschen älter. Von den bisschen älteren Liedern können wir leider nur ganz, ganz wenige singen. Schade, aber beginne. Nicht saufen, trommeln. Man hat's mit Leuten. Berlin unter den Linden, da steht ein Monument von unserem großen König Friedrich, den jeder gute Deutsche kennt. Wie oft bin ich dort geweckt bei Regen und Sonnenschein, und da fielen mir immer wieder die schönen Worte ein. Großer Friedrich, danke dir und regiere Preisen wieder mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder. Lass in dieser miesen Zeit den Bundeskanzler weiterrennen. Freundes alte Generäle, ach, brauchen wir sie jetzt, wo man unser Volk verleugnet gegen unsere Wehrmacht hetzt. Kämmer ein Feind ins Hoch zu Pferde, die ganze Bande macht den Kusch und dann rauf auf das Gelände wie ein Titel aus dem Busch. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder. Lass in dieser miesen Zeit den Spuck nach Afghanistan wenden. Wo ist mein Krieg? Friedrich, alte Generäle, ach, brauchten wir sie jetzt, wo man unser Volk verleugnet gegen unsere Wehrmacht hetzt. Wir waren gleich nicht auf den Kusch und dann rauf auf das Gesinde wie ein Titel aus dem Busch. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder. Alle Deutschen stehen bereit, das Preußen sollte erstreiten. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friedrich, steige nieder und regiere Preußen wieder. So, ihr Gangster, ihr haut euch doch nicht etwa gegenseitig auf die Fresse. Das wäre doch verschwendete Kraft.